Ich hab's im Internet gelesen, 800 Euro und noch Späße nehmen AK für ein Konzert. Überzeugung hat keine dieser arroganten Schweine selber.